1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, das schöne Sonnenwochenende ist vorbei und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir beginnen mit einer neuen Talkwoche, wie immer montags mit einer freien Themennacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, ihr könnt anrufen, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute ist 28 Jahre alt und heißt Diana. Hallo Diana. Hallöchen Domian. Hallöchen. Ja, du bist bei mir. Um was geht's denn? Genau, es geht darum, ich bin mit meinem Freund schon so 5-6 Jahre offiziell zusammen. Ja. Und wir haben seit 1,5 Jahren keinen Sex, keine Zärtlichkeit, kein Rein, gar nichts mehr. Ach, wie kommt das? Ich habe ihn schon zigmal darauf angesprochen. Ich habe ihn gefragt, ich habe ihn angerufen, ich habe ihm Briefe geschrieben. Ich war schon 6 Wochen ausgezogen, habe probiert, vielleicht geht's da, aber eigentlich hilft gar nichts. Also ihr wohnt zusammen? Richtig. Und du hast die Thematik schon mehrfach angesprochen? Richtig. Und er reagiert darauf überhaupt nicht? Er sagt immer, er hat zu viel zu tun und Arbeitsstress und Megastress überall. Kann ja mal passieren, aber ist keine Ausrede für 1,5 Jahre. Richtig. Also über diese Erklärung hinaus, ich habe Arbeitsstress, bist du mit ihm noch nicht gekommen? Er schiebt das immer vor. Ja, er schiebt es immer vor, genau. Und er hat auch ein leichtes Alkoholproblemchen, worauf ich dann immer dachte, er hat dann ein Problemchen damit, ne? Gibt es das, ein Alkoholproblemchen? Ist ein Alkoholproblem nicht immer ein Problem? Ja, eigentlich ja, Domian. Finde ich auch. Was heißt denn das genau bei ihm? Wie viel trinkt er? Naja, so 7, 8, 9 Flaschen Bier und eine Flasche Schnaps pro Tag. Pro Tag? Pro Abend. Ja. Pro Abend und dann, das nennst du ein Alkoholproblemchen? Es ist ein größeres Problemchen, um genau zu sein. Das ist ja ein Alkoholiker, der Typ. Richtig, eigentlich schon. Und er geht aber trotzdem arbeiten? Richtig. Das heißt, morgens hat er den Megakater und schleppt sich zur Arbeit. Oder trinkt er morgens auch, bevor er geht? Nee, eigentlich nur nach der Arbeit, nur nach der Arbeit. Was macht er denn beruflich? Er ist auf dem Bau, also ist auch in schwindelerregender Höhe manchmal, also eigentlich ist es... Also harte körperliche Arbeit den ganzen Tag? Ja. Ja. Der trinkt eine Flasche Schnaps am Abend? Habe ich das gerade richtig verstanden? Ja. Er geht dann früh auf Toilette, bricht, was rauskommt und dann ist er frisch, fröhlich, frei und geht auf Arbeit. Das geht jetzt wie lange schon so mit dem Alkohol? Ja, 3, 4 Jahre, auf jeden Fall. Also hängt da ganz viel schief. Einmal die Geschichte, dann eure Sexualität. Ja. Bist du denn sicher, aber wahrscheinlich hat er da gar keine Zeit zu, dass er nicht irgendwie eine andere Frau noch hat nebenher? Ich bin, also hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber wie gesagt, ich kontrolliere sein Handy, ich besuche ihn auf Arbeit, wir treffen uns ab und zu auch so zwischendurch mal, aber da läuft halt nichts. Mhm. Du kontrollierst dein Handy? Ja. Ist natürlich auch nicht die feine englische Art. Richtig, richtig, da hast du recht. Das heißt, aber einfach so, um Klarheit zu kriegen für mich. Du hast Sehnsucht, du hast erotische Sehnsucht, sexuelle Sehnsucht. Ja. Ja. So stark, dass du manchmal überlegst, ich gehe fremd, also du gehst fremd? Also ich gehe nicht fremd, noch nicht. Noch nicht, also, aber ist auch es manchmal... wenn jemand kommen würde... Wär's so. Ich bin zwar etwas konservativ eingestellt und würde das eigentlich nicht machen, aber irgendwann nach jetzt sind es 1,5 Jahre, wie gesagt, irgendwann vielleicht kann man das dann nicht mehr zurückhalten. In diesen 1,5 Jahren, wie sieht denn der erotische Kontakt zwischen euch aus? Gar nicht. Gar nicht, weder Kuss noch Umarmung, gar nicht. Wirklich ganz, nicht ein bisschen streicheln mal oder... Gar nicht. Komplett Bruderschwester. Bruderschwester wie so eine WG, kann man sagen. Das ist schon eine WG. Hast du ihn denn schon mal irgendwie erwischt, dass er sich Pornos anguckt, dass er onaniert? wenn ich abends heimkomme, bin ich die Erste, die das Fernsehen anmacht und da ist meistens irgendwie so ein Schnullifilm drauf gewesen. Schnullifilm heißt ein Erotikfilm? Richtig. Ah ja, gut, dann hat er es im Kopf und... Eventuell, dass er früh, wenn ich nicht da bin, wenn ich dann schon auf Arbeit bin, dass er sich dann... Wenn der aber sich Gutes jeden... tut. Verstehe. Wenn der aber sich jeden Abend so die Kante gibt, dann habt ihr doch auch gar keinen... so ein Privatleben in dem Sinne, dass ihr mal euch über andere Dinge unterhaltet oder dass ihr mal rausgeht oder dass ihr irgendwas zusammen macht, da ist doch nichts, oder? Eigentlich gar nichts. Er kommt von Arbeit nach Hause, da kann man noch mit ihm sich normal unterhalten, aber dann steigt natürlich der Alkohol und irgendwann wird es schlecht, dann normales Gespräch zu führen. Und jeden Abend das gleiche Ritual? Richtig. Mhm. Beziehungsweise von Montag bis Samstag. Und Sonntag fängt es dann schon früh an, dann kommen Kumpels zum sozusagen Frühschuppen und dann geht's halt schon früh los. Du sagst, wenn doch bis abends und das war's dann. Ja, du sagst, wenn er abends nach Hause kommt, kann man sich erstmal eine Weile ein bisschen unterhalten. Mit ihm. Ja. Kann man das? Ist das denn dann noch relativ gut oder auch eher gezwungen? Nee, das ist dann okay. Das ist okay. Da ist er dann auch lieb und nett, aber mit steigendem Alkohol wird er dann auch aggressiv und so. Ach so. Durch den Schnaps, also Schnaps macht aggressiv. So aggressiv, dass du auch schon mal eine gelangt bekommen hast von ihm? Er hat ausgeholt, aber meine Hand war dann doch schneller. Und du hast es abgewehrt? Ich habe das abgewehrt und habe ihn natürlich inne gefordert. Diana, wenn ich das alles so höre, ne? Da hätte ich keinen Bock, mit dem zusammenzuleben mehr. Ich hätte nur Bock, mit dem zusammenzuleben, wenn der mir ein Signal gäbe. Ich will mein Leben verändern. Ich gehe weg von dem. Ich versuche von dem Alkohol wegzukommen. Wenn er dir versuchen würde zu erklären, was mit der Sexualität los ist. Aber so zieht der so sein Ding durch und interessiert sich den feuchten Kehricht um dich. Du lebst da so nebenher. Das kann man so sagen, ja. Ja, und du bist 28 Jahre alt. Das ist doch kein Leben. Fordere doch was ein. Er verspricht mir ja immer, ich höre auf und ich ändere mich. Und nee, da musst du ja... Sag immer, wann ja, wann musst soll du, das sein? Genau, da musst du immer ein Ultimatum stellen. Hast du ihn denn auch schon so massiv auf diese Alkoholproblematik angesprochen, weil du gerade so vom Problemchen sprachst? Ja, also er ist um Gottes Willen niemals Alkoholiker, niemals. Verstehe. Also er würde das niemals zugeben. Hast du denn das Wort Alkoholiker schon ausgesprochen bei ihm? Ja, also im Streit. Im Streit. Ja. Ich finde, du hast das Recht, ein Ultimatum zu setzen und zu sagen, pass mal auf, ich möchte wissen, was mit der Sexualität los ist, sag mir die Wahrheit. Stress ist nach anderthalb Jahren keine Erklärung mehr. Ich will, dass du was unternimmst gegen deinen Alkoholkonsum, sonst haben wir beide keine Perspektive mehr. Und das musst du in den nächsten 4-6 Wochen einleiten. Durch meinen Auszug vor ein paar Wochen eigentlich hinkriegen wollen, aber es kommt einfach nichts. Einfach nichts. Ja, du bist ja auch wiedergekommen. Ja. Du musst, wenn, musst du auch konsequent sein, dass der nicht das Gefühl hat, auch der Kleinen kann nicht viel, die kann viel sagen, die kommt ja eh wieder. Ich finde, das musst du machen. Vorausgesetzt, du hast überhaupt noch große Gefühle für diesen Mann. Hast du das? Ja. Wirklich? Ich wollte ihn eigentlich nie, das ist mein Traummann, so eigentlich die ganzen privaten Dinge, die klappen eigentlich auf Anhieb und wir haben auch... Aber ich sag dir mal, so ein Verhalten, wie du es mir gerade geschildert hast, macht das nicht die Liebe kaputt? Es ist schon einiges im Prinzip an Gefühlen in die Brüche gegangen, ja. Finde ich auch. Würde bei mir die Sache auch peu à peu kaputt machen. Ja. Auch wenn ich den Menschen mal irgendwann sehr geliebt hätte. Also Diana... Mein Rat ist ganz eindeutig, setz dem ein Ultimatum und wenn er das nicht, wenn er darauf nicht eingeht, dann musst du konsequent sein und gehen. Dann musst du hast ja nichts mehr von dem und von eurer Beziehung. Das ist ja eine Demütigung. Richtig. Und wenn er sich nicht verändert, möchtest du die nächsten 10, 20 Jahre so leben? Bestimmt nicht. Eigentlich nicht. Ich habe halt immer noch, er möchte ganz, ganz liebend, dringend gerne ein Kind. So, und da sage ich immer, Mensch, du willst so ein Kind kriegen, die wir nicht machen, ne? Ja, genau. Aber ein Kind, aber bitte schön auch erst, wenn er sich geändert hat. Wenn das Alkoholproblemchen nicht mehr besteht. Genau. Nenn du es nicht Problemchen, das ist kein Problemchen. Na, ich sag's nochmal. Ein riesengroßes Problem eigentlich. Ja, das ist verniedlich und das ist nicht in Ordnung bei der Sache. Ich sehe das schon von der witzigen Sache her, weil eigentlich habe ich genug geheult und. Ach so, ich verstehe. So. Galgenhumor. Galgenhumor, richtig. Ich kann dir nicht mehr sagen, Diana. Ich kann dir nur wünschen, dass er wachgerüttelt wird durch deine klare Ansage. Wie kann ich ihn zum Sprechen bringen? Weil er sagt mir nicht, warum haben wir keinen Sex mehr, warum... Dann sag ihm, ich leide darunter. Ich bin eine junge Frau von 28 Jahren. Wenn du das hier nicht so schaffst, dann willige ein, dass wir zusammen zu einer Ehe- oder Paarberatung gehen. Wenn er sich da auch gegen sträubt, dann hast du wieder ein Argument in der Hand und sagen, pass auf, du tust ja nichts. Ja. Mein Psychologe wird dich jetzt anrufen. Ja. Und der gibt dir eine Adresse oder vielleicht ein paar Adressen in deiner Umgebung, wo ihr hingehen könntet, wenn ihr das wollt. Ja, ja. Dann hast du schon mal was in der Hand und das kannst du ihm hinlegen. Der muss auf jeden Fall von sich aus ein Bemühen zeigen. Wenn er das nicht zeigt, vergiss es. Dann lässt das nicht, ne? Ja, genau. So, Diana. Du legst auf und Henning ruft dich gleich zurück. Alles klar, danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Dir auch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050. David oder David, 24. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Wie darf ich sagen? David, ja. Sehr schön. Um was geht's? Bei mir Spielsucht, schwere Spielsucht. Oh je. Ja. Seit wann? Seit 2 Jahren ungefähr. Was spielst du? Am Spielautomaten. Klassiker, genau. Arbeitest du? Nein, arbeitslos momentan. Wie finanzierst du es? Mit Klauen? Meine Mutter. Da bin ich überhaupt nicht stolz drauf. Das macht mich einfach traurig, mich macht das krank. Ist deine Mutter eine reiche Frau? Nein. Was macht meine, meine Mutter macht alles für mich und ich mache sie noch kaputter, als sie schon ist. Wohnst du bei ihr? Ja. Lebt ihr beiden alleine oder gibt es da noch einen Vater? Wir leben alleine. Vater existiert, weiß ich nicht, ob der noch existiert oder nicht, keine Ahnung. Kein Kontakt. Und ein Geschwister hast du nicht? Nein, Geschwister habe ich nicht. Was macht deine Mutter beruflich? Die ist Altenpflegerin. Harter Job, ja. Wo sie ihr Geld hart verdienen muss. Richtig. Und dann noch Putzstellen nebenbei. Und wie viel klaust du ihr so im Monat? Kommt immer drauf an. Mittlerweile versteckt die auch alles, ne? Wie viel hast du denn schon geklaut? Also insgesamt in den 2 Jahren, sagen wir mal so 1500 Euro. Immer so heimlich aus dem Portemonnaie genommen? Genau, richtig. Und das hat sie natürlich gemerkt? Ja, klar. Und was hast du angesprochen? Den habe ich nicht genommen. Ach, du hast das immer abgestritten? Genau, richtig. Und das ist, du hast keinmal dazu gestanden? Nein. Feigling. Richtig, Feigling. Richtiger Feigling. Mehr ist das nicht. Das ist feige. Und jetzt muss die arme Frau die ihr Geld verstecken. Ja, genau, und das ist hart. Hast du woanders Schulden noch? Ja, 5000 Euro habe ich. Bei wem? Ja, bei Bekannten. Die leihen dir noch Geld? Die leihen mir kein Geld mehr. Also die Schulden stammen von etwas längerer Zeit her. Ja, klar. Und mir leiht keiner mehr was. Ja, aber du gehst jeden Tag in die Spielhalle? Nicht jeden Tag. Also wenn ich Geld habe, dann gehe ich. Wenn ich kein Geld habe, dann gehe ich nicht. Dann muss ich mich irgendwie ablenken. Abgesehen davon, dass du es klaust, von der Mutter, woher kommst du denn das Geld? Ja, ich versuche alles. Also vom Arbeitsamt kriege ich ja Geld. Da geht aber schnell alles drauf, ne? Vor allen Dingen, ich habe mich jetzt sperren lassen von der Bank, dass ich überhaupt nichts mehr abholen kann. Meine Mutter habe ich die Karte gegeben. Was ich jetzt mache, ich mache ja eine Therapie. Machst du schon? Nein, mache ich noch nicht. Also die fängt erst am Mittwoch an. Warum rufst du mich da an? Weil mir wichtig war, mit einer Person zu reden, die, sag ich mal, sich so ein bisschen, sag ich mal, die ein bisschen Menschenkenntnisse hat und dass ich nicht so alleine damit bin. Verstehe. Weil ich fühle mich ganz alleine damit. Vor allen Dingen, ich habe meine Freunde kaputt gemacht, ich habe keine Freunde. Und das ist hart. Hast du denn außer die Mutter bestohlen, auch noch andere Leute bestohlen? Ja, auch. Wen? Meinen besten Freund zum Beispiel. Und der ist jetzt nicht mehr dein bester Freund. Nein, der will nichts mehr mit mir zu tun haben. Und hast du auf der Straße Sachen geklaut? Ja, auch. Also, was jetzt? Wie genau, was? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nichts zum Rauchen hatte, dann habe ich mir Zigaretten geklaut. Also, wenn kein Geld mehr da war. Dann habe ich sowas schon mal gemacht, klar. Ich frage jetzt mal ganz, bist du auf den Strich gegangen auch? Nein. Das würde ich niemals machen. Das ist eine kleine Wohnung, in der ihr lebt. Deine Mutter. 81 Quadratmeter. Ja, so klein ist er denn nicht. Ja. Zwei Leute, okay. Ja. Weiß deine Mutter, dass du in eine Therapie jetzt gehst? Aber nicht für Spielsucht, sondern eine Therapie, also Psychologen einfach. Ah, halt die weiß überhaupt gar nichts heute von der Spielerei. Genau. Warum nicht? Weil ich einfach den Mut nie hatte. Was ist daran mutig, das zu sagen? Jetzt vor allen Dingen. Ja. Warum ist das schwer? Weil das die eigene Mutter ist, die man beklaut hat und... Ja, aber der eigene Mutter könntest du doch gerade jetzt, wo du versuchst, dein Leben zu ändern, doch ja, die Wahrheit sagen, dann würde sie das vielleicht auch alles ein bisschen mehr... Was glaubt ihr denn, wofür du das Geld ausgegeben hast? Ach, keine Ahnung. So, die hat mir das nie gesagt oder so. Fragt die das nicht? So, die hat schon mal gefragt, gibt es da ganze Geld im Puff aus oder so. Wie hat die denn überhaupt immer so darauf reagiert, wenn die das gemerkt hat? Hat die dann geschrien, war die sauer oder war die einfach nur traurig? Die war sauer, traurig. Die hat, weil die hat von ihrem eigenen Sohn nicht erwartet. Ne? Mhm. Aber die hat dich nicht rausgeschmissen? Nein. Weil du eben der Sohn bist? Ja, klar. Vor allem der Einzige. Und ich verstehe mich selber nicht, warum ich so einen Scheiß mache. Hast du mal was gelernt? Ich habe Bäcker gelernt. Ausgelernt? Ausgelernt, ja. Und warum bist du im Moment arbeitslos? Weil ich den Beruf nicht so gerne ausüben möchte. Warum nicht? Weil ich bin Epileptiker. Mhm. Dazu, und das ist mir dann zu stressig. Also ist Gefahr dann... Aber warum hast du das denn dann gelernt? Das wusstest du auch vorher. Ja, vorher, ich habe ja die Krankheit vorher nicht gehabt. Mhm. Aber die kam ja mitten in der Lehre. Und abbrechen wollte ich da nicht mehr. Mhm. Auch an der Situation muss ja was verändert werden. Ja, klar. Dann müsstest du was Neues lernen, umschulen. Ja, klar. Und also, ja, schon beim Arbeitsamt zigtausend Mal gewesen wegen Umschulung. Was hast du für einen Schulabschluss? Ich, Hauptschulabschluss. Mhm. Ja. So, das Hauptproblem ist aber die Spielsucht. Ja, klar. Das Hauptproblem ist auch dein Verhalten deiner Mutter gegenüber. Ja, ich verhalte mich wie so ein richtiges Arschloch zu meiner Mutter gegenüber. Vor allem, die ist tief verletzt und die sagt auch schon zu mir, ich habe die auch fast schon verloren. Ne? Finde ich alles auch, was du sagst. Ich finde ja auch immer, ich habe immer Respekt, wenn Leute einsichtig sind. Ja, klar. Aber das allein langt nicht. Nee. Der zweite Schritt, aus der Einsicht muss auch eine Tat folgen. Ja, klar. Ich kann ja nicht so weitermachen, sonst lande ich irgendwann im Knast und dann war's das. Glaube ich auch. Was ist das für eine Therapie, die du anfängst? Das ist für Spielsucht. Also das ist so erstmal Einzelgespräch und dann in Gruppen auch. Wie hast du dir das denn organisiert? Durch einen Arzt. Also ich wusste, dass es gibt in Duisburg, da gibt es ja Camillus heißt das. Mhm. Das ist extra nur für Süchtige, also Alkoholiker. Achso, und dann bist du von dir aus hingegangen? Genau, richtig. Na immerhin, das muss ich ja schon anerkennen. Das finde ich gut. Weil ich kann einfach nie so weitermachen. Mhm. Vor allem, ich kann einfach nicht weiter die Menschen kaputt machen. Wenn ich eines Tages dann ganz alleine bin, dann weiß ich dann selber nicht mehr. Ne? So David, das finde ich gut, dass du selbst die Notbremse gezogen hast und da zum Arzt gegangen bist und so weiter und dass du jetzt auch da die Stelle kriegst. Aber ich finde, was du ganz dringend bereinigen musst und Klarheit schaffen musst in deinem Leben, ist das Verhältnis zu deiner Mutter. Ja, auf jeden Fall. Ich will dir mal noch dazu sagen, ich glaube sogar, dass deine Mutter in einer gewissen Weise erleichtert sein wird, wenn du ganz offen mit ihr sprichst. Ja. Weil sie A, versteht, was da los war und B, wird sie dir das auch anrechnen, wahrscheinlich hoch anrechnen, dass du dir selbst Hilfe gesucht hast. Ja, klar. So, also morgen wirst du mit deiner Mutter sprechen. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Ist auch der beste Weg. Ja. Mittwoch geht's los, sagst du. Ja, genau. Ja. Vielleicht ist das für sie dann auch hoffnungsvoll, dass sie denken, na okay, er hat's kapiert und jetzt soll er eine Chance nochmal kriegen. Ja, klar, ich denke mal so, ich bin auch 24, ich denke, ich muss auch mein Leben in den Griff kriegen und das kann nicht so weitergehen. Ja, du hast schöne Worte. Ja. Du hast tolle Worte. Ich hoffe, dass da wirklich dann auch Konsequenzen raus entstehen. Ja, ich hoffe selber von mir auch. Die Mutter zu bestehlen ist das mieseste mit überhaupt. Ja, klar. Und dann auch noch, wo du erzählst, dass deine Mutter auch nicht viel Geld hat und hart für ihr Geld arbeiten muss und so weiter. Und die liebt dich wahrscheinlich über alles. Ja, das stimmt schon. Also sind wir beide uns ja einig. Ja, klar. Du machst deine Therapie. Ja. Da bringst du dich komplett ein. Mhm. Alles, was du an Kraft hast, pumpst du in diese Therapie rein. Mhm. Morgen machst du Klartisch mit deiner Mutter. Ja. So, und während der Therapie musst du dann auch mit deinem Therapeuten mal besprechen, wie das weitergeht, wie das beruflich weitergeht bei dir. Mhm, klar. Was ist dein Traum? Mein Traum? Das ist der Elektriker. Mhm. Ja gut, das muss doch realisierbar sein. Ja, klar. Ich denke, das wär mein Traumjob. Also was irgendwas mit Elektrik, mit Technik, das wird mich schon auf jeden Fall... Da hättest du richtig Spaß dran. Da hätte ich richtig Spaß dran. Und das geht einfacher als Epileptiker, als denn, wenn man Bäcker ist? Ja. Warum? Ich finde das, ich weiß nicht, Technik, die begeistert mich einfach. Also da wäre deine Erkrankung auch kein Problem? Nein, da wäre die Erkrankung gar kein Problem. Und warum ist die Erkrankung ein Problem als Bäcker? Weil da kommt ja auch viele Stunden auf einen zu, jetzt nicht nur manchmal, zum Beispiel Winterzeit, da ist man wirklich... Nachtschicht? Nachtschicht, da ist man mehr auf der Arbeit wie zu Hause, der ganze Druck. Okay, also wenn das nicht ein Ding ist, muss man respektieren, wenn du Spaß am Elektriker hast, ist das ja schon ein klares Ziel, was du anpeilen könntest. Klar. Und dann, was gibt's noch für Träume? Ja, eine eigene Wohnung, irgendwann mal auch mal eine Freundin, irgendwann mal heiraten, irgendwann mal Kinder. Tja. Das sind alles so Träume, die ja, man halt hat. Ist doch gut. Ja. Ist doch gut. Jemand, der keine Träume hat, ist tot. Ja, genau, so sieht's aus. Ja. Und wenn man einen Traum hat, muss man alles daran setzen, dass man da hinkommt. Ja, klar. Und wenn es Millimeter für Millimeter ist. Ja. So den ersten Millimeter hast du jetzt schon geschafft. Nämlich Selbsterkenntnis und du hast was eingeleitet. Mhm. Jetzt geht's weiter. Ja. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg damit. Ja, danke schön. Domian, eine Frage, könntest du mir vielleicht Autogrammkarten zuschicken? Gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Okay. Noch eine Frage, ob ich mit einem Psychologen reden könnte. Ja, sehr gerne. Okay. Das ist Henning heute Nacht. Wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, alles klar. Tschüss. Ciao. So ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema. Übermorgen. Und zwar hat man im Forum von Nachtlager kräftig diskutiert, was wir denn mal so für neue Themen hier machen sollen. Und die User vom Nachtlager haben uns auf eine tolle Idee gebracht, die wir gerne aufgreifen, nämlich das Thema auf dem Friedhof. Und das machen wir gleich jetzt diese Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und ich möchte gerne mit euch über alle Themen sprechen, die sich so auf und um den Friedhof abspielen. Zum Beispiel möchte ich euch fragen, was ist euch auf einem Friedhof schon mal passiert? Welche Erlebnisse hattet ihr zum Beispiel an einem Grab oder während einer Trauerfeier? Oder seid ihr vielleicht beruflich mit dem Friedhof beschäftigt als Totengräber oder Bestatter? Oder was ist euch Besonderes und eventuell auch Unheimliches auf einem Friedhof schon widerfahren? Nach einer Idee der User vom Forum Nachtlager, das Thema auf dem Friedhof. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag diese Woche. Wenn ihr euch gerne daran beteiligen wollt, und ich wäre sehr interessiert und gespannt, was ihr zu erzählen habt, dann meldet euch per Mail oder natürlich dann auch gerne vor der Sendung und während der Sendung. Auf dem Friedhof. Was ist euch Besonderes auf einem Friedhof schon widerfahren? Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute weiter freie Themennacht und herzlich willkommen sage ich zu Irmi, die ist 42. Guten Morgen, Irmi. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, mein Sohn sitzt jetzt am Donnerstag 3 Wochen im Gefängnis. Seit 3 Wochen? Ja, mit 16 Jahre wird am 1. November 17. Und warum sitzt er im Gefängnis? Wegen Diebstahl. Was hat er gestohlen? Ladeneinbrüche. Mehrere? Ja. Was für Läden hat er geknackt? Lebensmittelläden. Warum? Und Kiosk, also für Alkohol und Zigaretten. Und das hat er dann vertickert irgendwo? Auch für Selbstgebrauch. Wie lange ging das schon so? Seit, ich weiß nicht so ganz genau, aber wir denken so seit Mai. Länger nicht? Nein. Ist euch das irgendwie aufgefallen? Das fing an eigentlich so, im April hat seine erste große Liebe mit ihm Schluss gemacht. Mhm. Und damit kam er gar nicht klar. Das hat ihn sehr, sehr belastet. Und das hat er uns jetzt auch geschrieben, dass das wohl der Auslöser war. Und das ist wohl, ja. Und der ist vorher nicht auffällig gewesen? Nein. Na gut, er hat das anerkannte ADHS. Mhm. Und was ihn noch sehr mitgenommen hat, da war er 9 Jahre oder 8 Jahre alt. Also, da ist seine Großmutter gestorben und das war seine Bezugsperson. Mhm. ADHS. Hat man früher gesagt, ist ein Zappelphilipp, ne? Ja. So hat man es früher gesagt. Aufmerksamkeitsdefizit. Okay, ja. Aber das ist nichts Kriminelles und... Nein. Ja, und dann hat er jemanden kennengelernt, so einen jungen Mann aus dem Heim. Mhm. Ja, und der hat ihn dann da wohl so mit reingenommen. Ah, und die sind irgendwann erwischt worden? Ja, das war nachher so mit 10 Mann. Das war schon so ein Banden. Ach so. Einbruch, das war 6-mal in Bande. Und 4-mal so alleine versucht. Mhm. Und da haben Sie ihn erwischt? Erwischt haben Sie ihn, ja. Ja? Im großen Kaufhaus. Mhm. In diesen Wochen, während das so lief, oder in den Monaten, ich hatte es gerade schon gefragt, ist er dir da so wesensverändert aufgefallen? Ja, er hat die Schule nicht mehr regelmäßig besucht. Was für eine Schule geht er? BBS. Was heißt das? Berufsbildendes Schuljahr. Also, Und er hat seinen Hauptschulabschluss gut bestanden. Mhm. Und dann hat er ein Jahr muss er dieses dann machen, ne? Ja. Dieses BBS. Ja. Ja, und dann ist er wohl auch nicht mehr so. Und was uns aufgefallen ist, er hatte sich sehr verändert im Wesen. Und jetzt weiß ich, oder denke ich mir, er war immer betrunken. Mhm. War dir aber gar nicht in Sinn gekommen, dass er hätte betrunken sein können. Nein. Er wohnt ja bei euch zu Hause noch, gehe ich von aus. Ja. Er hat irgendwelche Sachen nicht mehr nach Hause gebracht. Es waren hier manchmal Alkoholflaschen. Die man dann immer entsorgt hat. Und hat dich das nicht stutzig gemacht? Doch. Doch. Doch. Aber du wusstest nicht, wie sie erklären. Aber er hat gesagt, die sind schon Kumpel. Mhm. Jetzt sitzt du im Knast seit 3 Wochen. Ja. Wie ist das für dich? Schlimm. Das glaube ich. Ich kann keine Nacht schlafen. Mhm. Ich denke, er liegt wach und grübelt. Mhm. Er hat auch in seinem Brief geschrieben, also er wird das nie wieder tun und er hat sich bei uns entschuldigt für das, was er uns antut. Darf man ihn besuchen? Man darf ihn jetzt besuchen, 3-mal die Woche. Also wir müssen aber einen Antrag stellen. Ne? Achso, also, aber ihr habt ihn in den letzten 3 Wochen nicht gesehen? Mein Mann und ich nicht, aber mein ältester Sohn. Also, achso. Der Bruder war da einmal und hat Sachen hingebracht und Geld. Er hat, oder ihr habt da sicher einen Anwalt? Ja. Was sagt denn der, wie das so enden könnte jetzt? Ja, das ist jetzt, die fährt dann jetzt auch hin. Und wird mit ihm reden. Es muss ja erst ein Antrag gestellt werden, dass sie hin darf. Die Anwältin? Ja. Mhm. Und und er hat jetzt am 1. November ja Geburtstag und da werden wir ihn auch besuchen. Mhm. Und es steht dann eine Verhandlung an, eine Gerichtsverhandlung? Ja. Und hat die Anwältin eine Prognose gesagt, was sie glaubt, wie das Urteil sein wird? Sie hat mit ihm ja noch nicht gesprochen. Sie kann sich noch kein Bild machen. Ja, ich dachte aufgrund der Aktenlage, noch nicht. Also sie denkt, es wird Bewährung geben. Mhm. Könnte vielleicht sein. Ich habe keine Ahnung, aber könnte vielleicht sein. Aber es kann dauern, bis zum halben Jahr die Verhandlung erst kommt. Ja, ja. Dass er so lange in U-Haft sitzen muss. Mhm. Aber ist vielleicht auch ein guter Schuss von Bug für ihn. Ja. Ne, vielleicht. Also was mich sehr beruhigt ist, dass er keine kriminelle Vorgeschichte hat. Nee. Dass es irgendwie erklärbar ist, dass er da durch den Schock mit der Freundin und mit den Kumpels auf die schiefe Bahn gekommen ist. Dass er jetzt einen Brief schreibt und das sehr bereut. Das klingt ja alles gut. Ja. Das heißt ja, da kann man große Hoffnung haben, dass... die ganze Familie steht ja auch hinter ihm. Und die Familie steht hinter ihm, genau. Also wir leiden alle mit ihm, also wir sind alle für ihn da und er bleibt unser Kind wie eh und je. Und er hat auch ein stabiles Zuhause. Ja. Er hat ihn nicht nötig, irgendwas zu machen. Mhm. Also ihr sollt natürlich für ihn mitleiden, ihr sollt absolut für ihn da sein, aber ihr sollt auch streng verurteilen, was er gemacht hat. Das tun wir. Ja, das muss man, sonst bringt das nichts. Ja, ja. So dass, wenn eine Bewährungsstrafe rauskommt, er natürlich einen Schock hat durch die Urhaft. Mhm. Aber dann müsst ihr alles in Bewegung setzen, dass er wieder auf die richtige Schiene kommt. Ja, das wissen wir. Was ist denn mit den anderen eigentlich, mit den Komplizen? Ja, den einen, der eine Kumpel, der ihn dazu verleitet hat, die beiden sitzen. Und die waren sind gegeben als Bandenführer. Ach so. Und die anderen, die laufen noch so rum. Das waren 10 Stück insgesamt. Mhm. Und der eine, der kam hier noch ein paar Mal, hat gefragt, aber wir möchten mit ihm darüber nicht reden. Man weiß ja nicht, wo das hingeht. Nein, kein Wort, würde ich auch nicht machen. Nee. Nein. Und dann hat er so eine Freundin da gehabt jetzt, aber ich weiß nicht, ob das nur eine Liebesfreundin war oder nur eine Freundin, die ist auch hier im Heim und die hat auch schon 2-mal mitgemacht. Mhm. Und mit der möchte ich auch keinen Kontakt mehr halten. Nein. Es muss alles daran gesetzt werden, wenn er wieder rauskommt, dass es null Kontakt mehr zu dieser Szene gibt, dass er wieder in seine Schule kommt. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dass ihr euch einen Psychologen holt, der ihm so ein bisschen hilft, Beistand leistet. Ja. Also ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Ich auch. Das klingt alles sehr, der Rahmen klingt gut und das ist dann eine Jugendsünde, die man irgendwann dann mal so abhakt und sagt, naja, komm. Na. Jeder baut mal Mist und du hast auch Mist gebaut. Gut. Ne? Da wünschen wir, drücken wir die Daumen, dass das alles gut über die Bühne geht. Wenn irgendwas mal ist, kannst du dich gerne bei uns melden, Naomi. Ja, mach Mache ich. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Ja, schönen Dank. Und kriegen wir eine Autogrammkarte? Gerne. Von dir? Rufen wir dich auch nochmal an. Legst du bitte Danke. Auf. Danke. Tschüss. Tschüss. So. Jetzt bin ich verbunden mit David. David ist 33. Guten Morgen. Ich müsste auch eigentlich mal hier erstmal drücken, bevor ich David anspreche. Nochmal ein David heute. Hallo. Ja, hallo. Darf ich zu dir auch David oder David sagen? David. David, oh. Genau, gut. Diesmal ein anderer. Und was geht's denn bei dir? Tja, ich würde mich gerne über das Thema Crossdressing unterhalten. Cross was? Crossdressing. Crossdressing. Also Crossdresser, Männer, die gerne Frauensachen tragen. Ah, siehst du, so, man könnte es auch sehr einfach ausdrücken. Ja. Also du trägst gerne Fummel. Genau. Warum? Verstehe ich nicht. Halt, es ist ein schönes Gefühl, man fühlt sich in dem Moment wie jemand anderes. Ja, bist du, würdest du sagen, dass du so eine Transvestiten-Neigung hast? Nee, Transvestiten sind doch schon wieder was anderes. Also ich will schon Mann bleiben, aber die Neigung halt ist wie so ein Hobby ausleben. Ja, du bist 33 Jahre alt, lebst du in einer Beziehung? Nein, zurzeit nicht. Ganz. Und was machst du beruflich? Zurzeit bin ich leider wegen einer Verletzung arbeitslos gewesen und halt muss halt auskurieren. Verstehe. Und was hast du vorher gemacht? Vorher war ich Maler, Lackierer. Ja. Wann ziehst du denn die Sachen an? Tja, dann wann halt wirklich dieses Verlangen danach kommt, sage ich jetzt mal. Wann kommt denn das Verlangen? Tja, wenn man halt schöne Frauen entweder im Fernsehen sieht oder man Ach. Hat auf der Straße mal eine schöne Frau gesehen. Ach, das ist ja interessant. So habe ich es auch noch nicht gehört. Das heißt, wenn du eine schöne Frau siehst, ziehst du auch gerne schöne Frauensachen selbst an? Ja, weil es gibt ja, sag ich mal, unter uns so eine Regel, wenn Frauen halt auch, sag ich mal, Sportschuhe und Hosen anziehen können, warum dürfen wir das als Männer halt nicht? Natürlich, natürlich. Aber das ist ja interessant. Das ist so eine Komponente, dass dich eine schöne Frau... Ja, ein bisschen anmacht, kann man das sagen? Ja. Und dann, wenn du die Klamotten hast, bist du noch mehr angemacht? Ja, man fühlt sich dann halt wirklich als Frau. Also dieses Gefühl, wenn eine Strumpfhose halt kribbelt, das ist schon ein bisschen was anderes. Das ist sexuell für dich? Nicht direkt sexuell, es ist ein sehr schönes Gefühl. Ja. Hast du zu Hause so einen ganzen Schrank voll Frauenklamotten? Es ist schon sehr viel, ja. Also das ganze Programm, Pumps, Strumpfhose, Kleider, Bluse. Genau. Perücke? Genau, Hotpams und so. Achso. Und ziehst du die Sachen nur zu Hause an oder gehst du auch mal eine Runde raus? Nee, das ist wirklich bloß zu Hause. Also. Warum gehst du nicht raus? Ja, ich wohne halt in einer Gegend, wo sehr viel Verkehr ist, sage ich jetzt mal. Und das würde dann halt, wenn man halt als Mann normal, also ich fühle mich ja so als Mann, ja. Das würde dann schon ein bisschen auffallen. Also. Du bist absolut heterosexuell und nicht schwul, ne? Das muss man. Nee, auf. Ich bin hetero. Von all den vielen Sachen, die du da hast, hast du da Lieblingsklamotten? Ja, es ist wirklich schon so, sag ich mal, was hauteng ist oder was halt wirklich so wie Frauen sind, was glänzt und schöne Schuhe. Ja. Also hochhackige Pumps. Ja, zurzeit habe ich 8 cm hohe Stilettos und es ist schon schwer drin zu laufen, aber es ist ein schönes Gefühl. Die hast du gerade an? Ja, genau. Wie schade, dass wir kein Bild von dir haben oder schade, dass du nicht neben mir sitzt. Das wäre natürlich ein Spaß, dich zu sehen. Würde mich sehr interessieren. Schminkst du dich? Ich ja. Ja. Also richtig Mascara, Make-up und so. Wie lange hast du diesen Fetisch schon, wenn ich das so sagen darf? Seitdem ich 18 bin. Also vorher waren schon die Gedanken da, aber ich lebe es halt, seitdem ich 18 bin so. Ja. Weiß jemand eigentlich davon? Nein. Nein, niemand. Ich gehe mal davon aus, dass du auch mal eine Freundin hattest in den letzten Jahren. Ich hatte schon eine Freundin, da muss man schon halt ein bisschen gute Verstecke haben, damit man halt da nichts findet. Damit ihr das nicht sieht. Und es gibt auch keinen allerbesten Freund, dem du das mal anvertraut hast? Nein, nein. Du redest jetzt mit mir zum ersten Mal mit einer fremden Person darüber? Genau. Warum? Ich bin auch ehrlich, ich habe auch schon tausendmal versucht, dich anzurufen, aber ja. Es ist halt schwer gewesen. Ja, ja, ja. Warum hast du so einen Drang, darüber zu sprechen? Ja, weil ich halt auf diesem Weg halt vielleicht Gleichgesinnte suche, wo man sich halt mal austauschen kann. Na gut, aber die findest du ja nur leicht durchs Internet. Naja, im Internet habe ich schon ein paar kennengelernt, aber das sind halt die Strecken, die zu weit sind. Ja, du wohnst in einem kleineren Ort. Nee, ich komme aus Sachsen-Anhalt, Magdeburg. Ja, das ist eine größere Stadt. Da gibt es wahrscheinlich auch eine gewisse Szenerie diesbezüglich. Ja, aber da findet man wirklich fast gar nichts. Und wenn, denn verstecken sie sich oder so. Aber Magdeburg ist ja nun auch nicht weit weg von Berlin. Und in Berlin tanzt der Bär. Ja, Berlin ist von uns doch schon ganz schön weit weg. Wie viel, 100 Kilometer? 150? Ja, 150. Also ja. Und ich bin leider nicht mobil. Ach so, verstehe. Dann ist das, sind 150 Kilometer schon doch weit. Genau. Ich könnte mir vorstellen, wenn du so einen Spaß daran hast, dass du auch wirklich einfach mal Bock hättest, mal rauszugehen damit. Mal einen schönen Bummel über den Kuhdamm zu machen, oder? Das schon. Ich hätte auch Bock, mit Gleichgesinnten mal einen schönen Abend zu machen oder so. Ja. Also es wäre auch vielleicht, ich meine, der Traum, dass vielleicht eine Frau dabei ist oder so, mit der man sich auch austauschen kann. Also. Das, glaube ich, ist ganz schwierig für jemanden, der jetzt so wie du gestrickt ist. Dein Traum wäre, eine Partnerin zu finden, die das so toleriert. Kann man auch so sagen. Die das vielleicht sogar gut findet. Das wäre natürlich richtig supi. Das wäre supi, ja. Ja, genau. Ja, das ist schwer. Das glaube ich schon, weil die meisten Frauen turnt das wahrscheinlich eher ab. Ja, ich sag mal so, es ist ja auch der Punkt, ich bin ja auf der einen Seite ja trotzdem Mann, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich lebe auch ein ganz normales Männerleben. Ich gucke auch Fußball und so. Ja. Bist du denn eher ein maskuliner Typ, also muskulös mit starkem Bartwuchs und sowas, oder eher ein bisschen feminin, weicher? Ja, also wie gesagt, Bart rasiere ich mir ab und halt, wie gesagt, wenn ich die Kleider trage, sieht es halt wirklich schon feminin aus. Also wenn du dich richtig aufbrezelst, könnte man denken, das ist eine Frau. Ja, aber man merkt es ja trotzdem. Ja. Also wahrscheinlich am Gang schon, wenn du da wie so ein Macho über den Bürgersteig gehen würdest in deinen Pumps. Naja, das wäre schon ein bisschen dolle schwierig, also weil die ich zurzeit habe am Bleistiftabsatz und da versuche ich halt zurzeit zu laufen. Sag mal, wenn du dir die Sachen kaufst und in Magdeburg, gut, das ist keine kleine Stadt, aber auch keine große Stadt, schämst du dich dann nicht in den Geschäften diese Sachen anzuprobieren oder so? Nee, anprobieren tue ich ja nicht. Ich weiß ja genau, was meine Größe ist und ich gehe ganz normal zur Kasse und kaufe sie. Also. Und da schämst du dich nicht? Nö, gibt auch einen kleinen Trick. Ich lege halt noch zwei, drei Männerhemden oder halt Männerklamotten, so, die ich halt für mich noch nehme. Und mit den Schuhen, mit den Frauenschuhen, die muss man nochmal anprobieren? Nee, ich sag mal, ich kenne meine Größe und habe die über Internet bestellt. Ach so. Also alles irgendwie heimlich, ne? Genau. Das ist nicht gut. So, wenn du jetzt, abgesehen von aller Scham und aller Sorge, dass man in Magdeburg das irgendwie rauskriegt, dass du sowas machst, was wäre so dein Traum? Wie würdest du es am liebsten leben? Tja, wie gesagt, halt Gleichgesinnte kennenlernen, mit denen man sich halt trifft, vielleicht Klamotten austauschen, also so wie so einen schönen Frauenabend. Hm. Oder halt vielleicht auch mit einer Frau halt mal kennenlernen, die darüber reden möchte. Würdest du auch gerne so dann mal in eine Disco gehen? Ja, es sind ja, ich kenne es ja auch aus Magdeburg, gibt ja halt diese klassischen Discos, sag ich mal, für die Szene. Ja. Da war ich halt noch nicht, ich wüsste, vielleicht würde ich es mal probieren, ja. Also, wir sind ja hier keine Kontaktbörse so für allerlei Liebeskram, sondern ich mache das immer nur, wenn jemand sehr schwer krank ist und einsam ist und so. Machen wir mal in deinem Fall eine kleine Ausnahme. Wenn da jemand sich in dem Bereich Magdeburg meldet, der jetzt irgendwie interessiert ist, dann gucken wir mal. Du bist gerade drüber hinweggegangen, als ich sagte mit dem Internet, da sagtest du, die sind alle so weit weg. Stimmt das? Ja. Stimmt das wirklich? Ja, ich kenne ja auch einige Chats, sag ich mal, wo sich so Gleichgesinnte treffen und viele kommen, wie gesagt, auch aus dem Bereich München, Magdeburg und so weiter, Hamburg. Dann gucken wir mal, was wir für dich tun können. Vielleicht. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht kommt dabei ja was rum, okay? Jetzt wäre es ja nett. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute und hoffe, dass du demnächst noch ein bisschen freier leben kannst mit deiner Leidenschaft, sagen wir so. Das wäre sehr nett und erstmal wunderschön auf deine Sendung. Ich gucke dir jetzt wirklich schön seit meinem 18. Lebensjahr. Oh. Und bin seit das erste Mal durchgekommen. Das ist ja super, David. Freut mich sehr und schöne Grüße an Magdeburg von hier aus Köln. Okay, schönen Dank. David, tschüss. Ciao. Tschö. So, meine Lieben, 1.40 Uhr ist es gleich. Und jetzt gibt es Post. Eine Domian-Postecke. So. So, es geht los mit Marc. Marc aus Nürnberg. Er schreibt, hi Domian, stell dir vor, man hat bei uns den WDR aus dem Kabelnetz genommen. Das hatte zur Folge, dass ich deine Show nicht mehr sehen konnte. Aber, und das ist ein Tipp an alle anderen Zuschauer in Süddeutschland, das Problem konnte mittels eines Digitalreceivers gelöst werden. Jetzt bin ich wieder jede Nacht dabei. Beste Grüße. Dann schreibt Daniel, hallo Domian, seit 1995 höre ich dich. Jetzt sehe ich dich wieder im WDR und lausche den Geschichten und mir geht Folgendes durch den Kopf. 1995, ich bin Single und in der Ausbildung. Domian läuft. 2000, mein erster Arbeitsvertrag. Domian läuft. 2004, Hochzeit. Domian läuft. 2008, Geburt meines Sohnes. Domian läuft. 2010, mein Chef geht in Rente. Domian läuft. Ich freue mich auf die nächsten 15 Jahre. Dein Daniel. Sehr nett von dir, Daniel. Vielen Dank. So, jetzt aber die andere Seite. Karl mit C, 48, schreibt, guten Abend, Herr Domian. Ich muss Ihnen sagen, dass ich die Lobhudelei Ihrer Sendung nicht ertragen kann. Ich höre Sie auch ab und zu, aber ich bin entsetzt, was Sie sich anmaßen. Sie fordern höhere Strafen für Gewalttäter. Sie sprechen sich für aktive Sterbehilfe aus. Sie kritisieren die Behörden. Sie sagen Frauen, sie sollen ihren Ehemann verlassen. Sie reden Menschen ein schlechtes Gewissen ein. Sie scheinen sexuell so gut wie kein Tabu zu kennen. Und sie nehmen sich einfach heraus, auch sehr alte Damen und Herren zu duzen. Wenn Sie mir privat über den Weg laufen würden, ich würde Sie nicht einmal grüßen. Harte Worte von Karl, 48. Dann Nadja aus Salzburg schreibt, lieber Domian, ich nehme Bezug auf das Gespräch vor ein paar Wochen mit der Frau, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs leidet und die nur noch wenige Tage zu leben hatte. Dieses Gespräch hat mich absolut umgehauen. Zum einen, weil mich die Frau und ihre Stärke und Klarheit so beeindruckt hat. Und zum anderen, weil du das Gespräch so tiefherzig geführt hast, dass ich weinend vor dem Fernseher saß. Als ich dann sah, dass auch du am Ende mit den Tränen gerungen hast, konnte ich gar nicht mehr an mich halten. Eure Sendung ist ein Glanzstück. Möge sie uns noch sehr lange erhalten bleiben. Eure Nadja. So, und zum Schluss Carsten. Carsten mailt, hallo, hi Domian. Ich finde es toll, wenn du in deiner Postecke manchmal ein paar persönliche Fragen beantwortest. Deshalb möchte ich dir auch ein paar stellen. Also, was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Wann war dein erstes Mal? Mit 18. Bist du für oder gegen Stuttgart 21? Ich bin dagegen, aber schon seit vielen Jahren, seitdem dieses Projekt zum ersten Mal groß in der Presse vorgestellt wurde. Hast du Angst vor dem Tod? Ja, das habe ich absolut. Könntest du dir vorstellen, auch eine Quizshow zu moderieren? Absolut, hätte ich total Bock drauf, mal sowas zu machen. Das würde mir, glaube ich, viel Spaß bereiten. Und letzte Frage, gibt es ein Geheimnis in deinem Leben? Oh ja, es gibt eins, aber das soll auch ein Geheimnis bleiben. Daher ist es ja auch ein Geheimnis. So, Ende der Postecke. Und wir machen weiter mit unserer freien Themennacht und Bianca. Und Bianca ist 27. Guten Morgen, Bianca. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin verheiratet. Ich, wie soll ich das erklären? Also mein Mann schlägt mich, auch in den Schwangerschaften alles. Es wird von Tag zu Tag wird schlimmer. Er geht nur raus, er wird kriminell, er zieht mich mit rein. Mhm. Und ja, es steht mir ziemlich weit bis oben. Mhm. Mal ein paar grundsätzliche Fragen, ja? Ich war auch schon im Frauenhaus alles, ja. Aber da waren meine beiden Kinder im Urlaub und dann hat er mir halt gedroht, dass ich die Kinder nicht wiederbekomme. Also bin ich zu ihm zurück, aber es hat einfach keinen Sinn mehr, es sind auch keine Gefühle mehr da, nichts mehr. Wie alt sind die Kinder? 1, 5 und 6. Ach, 3 Kinder habt ihr? Ja, 3. Ein Jahr, 5 Jahre und 6 Jahre. Ja. Mhm. Und wie lange bist du mit deinem Partner zusammen? Zusammen sind wir seit 8,5 Jahren. Ja, verheiratet? Seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren, mhm. Und seit wann ist das so schlimm? Nach den ersten 3 Monaten hat es angefangen. Nach den ersten 3 Monaten schon? Ja, da war ich aber leider schon schwanger alles. Und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt bekommst du ein Kind alles. Mhm. Ja, dann ging es wieder gut, dann fing es wieder an. Und ja, war auch jetzt schon 3 Mal deswegen alles im Krankenhaus. Sei es Knochenbrüche, Kreislaufzusammenbruch, alles. Ja, der hat ja die Knochen gebrochen. Ja. Erzähl mal. Naja, er wollte mir einen Stuhl vors Gesicht hauen. Da habe ich meine Hand davor gehalten. Da ist die Hand leider zu Bruch gegangen. Ja. Und was noch? Naja, dann die üblichen Schläge, dann mal ein Luftgewehr ins Bein geschossen, all solche Dinge, ja. Mensch, du sagst das so, die üblichen Schläge mal mit dem Luftgewehr ins Bein geschossen, das ist ja hochdramatisch. Naja, der hat dir mal ein Luftgewehr ins Bein geschossen? Ja. Und die Kinder? Haben das gesehen, ja, gehört? Nein, also die Kinder haben jetzt im letzten Jahr nichts mehr mitbekommen, aber vorher halt alles, ne? Und jetzt macht meine Tochter auch noch alles ins Bett, die ist so psychisch, also die kriegen das natürlich auch mit, wenn ich deprimiert bin, alles, ne? Also mit dem Luftgewehr ins Bein geschossen, mit dem Stuhl wollte er dir ins Gesicht schlagen, du hast es abgewehrt und die Hände waren gebrochen, Knochen waren gebrochen. Noch ein Beispiel? Oh, da gibt es so viele. Auf offener Straße, mit einer Haaren gezogen, dass alles auf war, also alles aufgeschürft. Ja, so viele Dinge halt. Das ist ja heftig. Hast du den mittlerweile? Ja, und wie? Ich kann also nicht mehr laufen sehen. Du hast ja gerade am Anfang auch so eine Andeutung gemacht, dass er auch in der Schwangerschaft hat er dich, ja, ist er übergriffig geworden. Hat er dich da auch richtig geschlagen? Ja. Er hat mir also auch im Bauch getreten, da war aber Gott sei Dank nichts, alles. Kinder sind gesund auf die Welt gekommen. Aber es ist halt so, man merkt es den Kindern auch an, die haben keine ruhige Schwangerschaft gehabt, also die sind richtig aufbrausend, alles. Aber ganz schön, die werden auch immer mehr wie er. Ich komme also damit gar nicht mehr klar, schlagen möchte ich sie nicht. Und dann kommt der Mann jetzt mal einfach die Wut hoch, dann kriegen sie dann doch einen am Arsch, wo es eigentlich nicht hätte sein müssen. Also ich bin halt mehr gereizt als alles andere. Ne? Wo ist er jetzt eigentlich im Moment? Weiß ich nicht. Er hat eine Arbeit? Ja, jetzt seit ein paar Tagen. Aber er ist jetzt nicht arbeiten, er ist einfach nur weg. Ja, klar. Das hier, ja. Also der arbeitet so ab und zu mal, sporadisch. Ja. Und ist denn Geld so da für die Kinder und fürs Essen? Auch nicht. Das ist sehr wenig Geld. Also ich kann angezogen schlafen, das Geld in der Hosentasche und er klaut es mir, während ich schlafe und geht dann spielen oder macht sonstiges. Trinkt er auch? Nein. Nein, das nicht? Nein, das tut er nicht. Aber ich denke mal, dass er sehr spielsüchtig ist oder was. Ich habe keine Ahnung. Bestimmt andere Frauen auch hat. Bitte? Ich sag, er hat bestimmt auch andere Frauen. Weiß ich nicht, wäre mir ganz recht. Da würde die Finger ja von mir lassen, ne? Das heißt, ihr habt doch noch Sex miteinander? Wenn es dann sein muss. Wenn ich es mal so sagen darf, drüber rutschen muss, dann tut das halt, ne? Das lässt du dann über dich ergehen? Ja, um mir auch ja nichts anmerken zu lassen. Mensch, Bianca, wie kann man denn so leben? Keine Ahnung. Das wird halt auch gesundheitlich immer schlimmer. Du hast doch bestimmt von der Situation auch den Frauen im Frauenhaus erzählt. Ja, nein. Nein? Haben die nicht gefragt, was los ist? Ja, ich habe nur ein großzügiger, also er hat mich geschlagen und dann habe ich mein Klein genommen und bin abgehauen. Also ich habe die ganze Zeit bis jetzt noch niemanden gesagt. Ich habe dann immer halt irgendeine Ausrede, bis ich mal die Treppen hochgefallen, bis vor die Tür gelaufen. Mhm. Bis jetzt haben es mir auch alle geglaubt. Mhm. Du erzählst jetzt zum allerersten Mal ganz offen darüber? Ja. Ich muss ja sagen, dass ich wirklich, wirklich, ich habe hier nur schon viel gehört, aber sehr schockiert bin über das, was du mir sagst. Ja. Das ist ja ein Höllenleben, was du da führst. Ja, es ist kein schönes Leben. Man spielt halt nur die heile Welt nach draußen. Ja, und du bist immer in Angst. Ja, klar. Ein falsches Ton, ein hat so viel Salz im Essen und ja, schon hat man Ärger. Wie lange kanntest du den eigentlich, bevor ihr dann so fest zusammenkamt? Gar nicht lange. Ich kannte ihn von ganz früher, 10 Jahre davor. Da hat man sich halt aus den Augen verloren. Ja, das kam so hoppla hopp, also ganz schnell, auch mit der Schwangerschaft dann dazu. Ja. Wie alt ist er? 29. 29. Die Kinder sind jetzt im Haus, ne? Bei dir? Ja, ja. Weißt du, was ich gerade denke? Was denn? Pack die Kinder und fahr heute Nacht nur ins Frauenhaus. Mit den Kindern. Mein Eins ist, was ist danach? Er war schon einmal verheiratet, er hat schon ein Kind. Ich weiß, dass er die Ex-Frau damals auch nicht in Ruhe gelassen hat. Und egal, jetzt nochmal sind keine nicht in Angst reinreden. Erstmal sich in die Sicherheit begeben. Eigentlich musst du das sogar tun. Ja, meine Angst ist halt alles wieder von Null anzufangen, ja, die Kinder hier überall rauszureißen, ohne Spielsachen jetzt, ohne das Gewohnte halt. Ich glaube, das ist ein drastischer Eingriff, aber ich glaube, das ist in dem Fall gerechtfertigt. Weil du beschreibst mir eine komplett kaputte, eine fürchterlich kaputte und brutalisierte Lebenssituation, die natürlich für die Kinder grauenhaft ist, wie du es auch gerade schon geschildert hast, und die Kinder massiv darunter leiden. Und natürlich du auch massiv darunter leidest. Angst um Gesundheit, ich könnte mir auch fast vorstellen, dass du auch öfters fast Todesangst hast bei dem. Naja, da habe ich schon, nur ich zeige es ihm nicht. Also ich wehre mich dann auch, aber... Ja, ne? Gut, aber... Wenn der dem was locker ins Bein schießt, dann... Ja, also je nachdem, was er dann auch in der Hand hat, dann wird es dann schon manchmal gefährlich. Eigentlich musst du sofort da weg. Und wenn du im Frauenhaus bist mit den Kindern, bist du in einer geschützten Umgebung. Wie es dann weitergeht, das muss man dann vor Ort da sehen. Und da hast du ja dann auch genügend Leute, die dich beraten können dort. Keine Stunde länger bei dem Typ. Ich weiß, dass du, da rattert jetzt alles durch den Kopf. Das ist natürlich ein heftiger Einschnitt, ist mir schon klar. Aber was ist die Alternative? Ja, ich habe nur auch Angst, dass er an meine Familie rangeht, ja. Familie heißt Eltern, Geschwister? Ja, Mutter und Bruder. Rangeht heißt? Ja, dass er dann mit denen anfängt. Mein Bruder ist auch so ein, lässt sich dann natürlich auch nichts sagen. Ne? Und dann kommt eins ins andere. Aber Angst ist in diesem Fall kein guter Ratgeber. Eigentlich müsstest du den natürlich auch anzeigen, nachdem was der angerichtet hat mit dir. Ja. Aber eins nach dem anderen. Mhm. Wirklich, auch wenn du alles jetzt durchdenkst, was passieren könnte, was der machen kann, schieb das zur Seite. Rette dich. Schütze dich und rette deine Kinder und schütze deine Kinder. Und nicht so einfach. Nein, ich weiß. Weil das Problem ist, die Angst ist einfach im Vordergrund. Bitte? Ja, die Angst ist einfach im Vordergrund. Mhm. Ich habe mir auch schon überlegt, ein paar Sachen zusammenzupacken, wenn er dann wirklich mal arbeiten ist, wo ich weiß, er ist 8-9 Stunden nicht zu Hause, dass ich wenigstens etwas von der Gewohnheit jetzt an die Seite packen kann. Ja, also wie zum Beispiel von ihren Spielsachen oder so, die sie gerne haben. Mhm. Das heißt, wenn du es jetzt heute Nacht machen würdest, besteht A die Gefahr, dass er könnte jede Sekunde reinkommen? Genau. Stimmt. Das wäre dann auch die Idee. Okay. Überzeugt, da hast du recht. Dies kommt es auf einen Tag auch nicht mehr an. Obwohl, vielleicht ja, doch. Eben. Vielleicht aber doch. Aber wenn, wenn ich mal so gucke, wenn da zwei so kleine Polizisten da vor ihm stehen, er wiegt knapp das Doppelte von mir. Und ich weiß, dass er einen Schlag drauf hat und der macht dann auch vor der Polizei keinen Halt. Gut, das ist dann das Problem der Polizei und nicht deins mehr. Du musst die nächste, sagen wir so, die allernächste Gelegenheit, wo du weißt, der ist jetzt wirklich ein paar Stunden weg, musst du nutzen. Du kannst das ja schon heimlich vorbereiten, dass du irgendwelche Sachen zur Seite legst. Ich habe ja schon alles gepackt, wir wollen ja umziehen. Ja, perfekt. Dann weg. Ist das wirklich so, dass der noch heute noch nach Hause kommen könnte? Ja. Der kann jeden Moment kommen. Weißt du, was morgen ist? Was hat er vor morgen? Ich weiß, dass er morgen früh weg ist, bis morgen Abend. Also, dann ist morgen dein Tag. Dann ist morgen dein Tag, Bianca. Du kannst ja in das gleiche Frauenhaus gehen, in dem du schon warst. Kennst es ja. Ja. Ich appelliere wirklich an dein Verantwortungsgefühl den Kindern gegenüber. Aber ich appelliere auch an dein Leben. Du bist eine junge Frau. Du hast so viele Jahre jetzt so eine Scheiße erlebt. Das ist doch wirklich kein Leben. Nee, ist es auch nicht. Der hätte dich ja schon zum Krüppel schlagen können. Machen können. Ja, hätte. Geh, dass du irgendwann deinen Kindern, die sind jetzt noch relativ klein, dass du sagen kannst, ich habe, oder dass du ihnen zeigen kannst, ich habe das Richtige gemacht damals. Es kann durchaus sein, wenn du es noch länger hinzögerst, dass die Kinder sagen, warum bist du nicht gegangen? Warum bist du nicht abgehauen mit uns? Das Problem ist, dass ich Angst habe, dass auch auf die Kinder losgeht. Du bist ja erstmal, und das hat mir jetzt den Anschub gegeben, wirklich irgendwas zu unternehmen. Ja, aber du bist ja erstmal im Frauenhaus und dort geschützt, da kommt er nicht rein. Und dann muss man weitersehen, dass, wie es dann weitergeht, dass er wirklich nicht an dich rankommt, dass du anonymisiert wirst, dass man doch die Polizei einschaltet, wie auch immer. Da musst du dich doch beraten lassen, würde mich an deiner Stelle auch von dem Weißen Ring noch beraten lassen. Opferschutzorganisation, geben wir dir gleich gar noch eine Anschrift und Telefonnummer. Ja. Aber das allererste ist, dass du erstmal weg bist. Und wenn du in einem geschützten Rahmen, Raum des Frauenhauses bist, dann kann man in Ruhe alles überlegen mit Fachleuten, wie du dich klug verhältst, dass dir und deinen Kindern nichts passiert. Okay. Jetzt gebe ich dir aber trotzdem noch mal kurz meinen Psychologen wegen des Weißen Rings und vielleicht, wenn du auch noch ein paar Fragen stellen kannst, dann ihn kannst du gerne machen. Ja? Okay. Bianca, alles, alles Gute und viel, viel, viel Erfolg und melde dich doch nochmal irgendwann, wenn es für dich möglich ist. Würde mich sehr freuen. Ja, mache ich. Alles Gute dir und deinen Kindern. Okay, danke, Domian. Tschüss, Bianca. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Ja, leider nur ganz kurz noch die Michaela, 37. Guten Morgen, Michaela. Hi, Domian. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Geht das noch? Schaffen wir es? Ja, klar. Oder wollen wir es vertagen? Ganz schnell. Okay, ich wollte nur gerade sagen, ich hoffe nicht, dass Ihr Mann gerade im Auto irgendwie Radio hört, ne? Das wäre ja schlecht. Ja, das hoffe ich auch nicht. Also es geht nochmal um das Thema von letzter Woche, Tiere. Mhm. Und zwar habe ich seit meiner Kindheit eigentlich Depressionen. Mhm. Hatte von 2000 bis 2005 Panikattacken. Mhm. Hatte damals auch mit dir telefoniert, aber du wusstest da auch keinen Rat und es hatte sich auch keiner gemeldet. Ich habe dann per Zufall ein Buch in die Hand bekommen und habe das selber rausbekommen. Mhm. War dann 6 Wochen in der Klinik, dann ging es einigermaßen, dann habe ich im 5-Sterne-Hotel gearbeitet. Da hatte ich dann zum Schluss 240 Stunden, hatte einen Burnout, habe jetzt ein chronisches Erschöpfungssyndrom, ein Burnout. Etliches nebenbei und bin 5 Jahre jetzt schon in Therapie bei meiner Psychologin. Großartige Frau und wir haben zusammen gesagt, ich sollte mir einen Hund kaufen. Finde ich eine gute Idee. Und das hat wahrscheinlich wunderbar geklappt, oder? Ja, sensationell. Wie lange hast du den Hund jetzt? Fast 3 Jahre im März. Und der ist besser als jede Medizin? Der ist besser als jeder Mann. Ja. Der ist einfach großartig. Also ich bin kaum noch rausgegangen. Ich bin 3 Jahre, war krankgeschrieben, konnte gar nichts mehr. Was ist das für ein Hund? Das ist ein Mischling. Ja. Mami kam aus dem Zirkus und Papi durch einen kaputten Gartenzaun. Großer Hund? 58. Naja. Ja, verstehe. Aber es ist meine ganz große Liebe und ja, der hat mich im Endeffekt ja gerettet, in Anführungsstrichen, weil ich halt immer mit ihm raus musste. Mhm. Und wie gesagt, ich war 3 Jahre krankgeschrieben, mir ging es ganz beschissen. Mhm. Und ich kann seit Juli wieder arbeiten. Ach, du kannst sogar wieder arbeiten? Ja. Ist das toll. Wo arbeitest du? Im Atlantik in Hamburg. Ach so, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Also wieder in einem 5-Sterne-Hotel. Ja, ja, sehr schicken. Wir haben keine Sterne mehr, aber pst. Okay, aber in sehr traditionsreichen Haus. Ja, ist das nicht ein da, wo, ganz tolles Hotel, wo super nette Mitarbeiter, tolle Gäste. Ist das großartig. Nicht da, wo Udo Lindenberg auch dauerhaft wohnt? Ja. Ah, kennst du ihn? Nein. Nein. Aber der weiß, warum er da wohnt. Nur nette Leute. Ja. Also das ist ja toll. Also es hört man immer wieder, dass die Leute gerade die große seelische Probleme haben, dass Tiere einfach ein Glück sind und sie da rausholen. Ja, ich möchte einfach mal einen Appell nach draußen schicken und sagen, Leute, die keine Hunde haben, die sind so aggressiv im Moment. Ja, ja. Es ist wirklich schlimm. Also ich freue mich, dass wir haben reden können, dass du durchgekommen bist, Michaela. Sendung ist vorbei, alles Gute wünsche ich dir. Schöne Grüße nach Hamburg. Jo. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. In der Technik, Tobias Fritz, morgen